Wir haben alle Chancen, aber die größte Chance, die wir Deutschen haben seit Jahrtausenden, das ist Adolf Hitler, unser Führer. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Gebot zu machen als Adolf Hitler. Keiner hat mehr für den Frieden getan als Adolf Hitler. Das können wir sagen. Die Qualen, den Sadismus, die Perversitäten, die sich Judah ausdächte, um unsere Kinder zu quälen. Das kann ich dir gar nicht ausmachen. Anklagen? Der Himmel öffnete Adolf Hitler die Augen. Und Herrgott gab uns dieses Erkennen. Juda als den Weg in den Feind der Menschheit zu sehen. Aber die größte Chance, die wir Deutschen haben, seit Jahrtausenden, das ist Adolf Hitler. Sein Purim haben, wie es vor 5000 Jahren ein großes Volk hinmordete, wie die Perser von Juda ausgerottet wurden, so will dieses sadistische Volk auch heute Deutschland ausrotten. Wir wollen das aufbekennen, mein Freund. Wir danken dem Himmel für diese Erkenntnis. Es ist das die größte Gnade des Himmels, uns das offenbart zu haben, dass wir endlich den wirklichen Feind der Menschheit erkannt haben. Auch wir wollen ein Entweder-Oder, eine Entscheidung zur Menschheit. Die wir Deutschen haben, seit Jahrtausenden.